Knaller. Da saß eine kleine Frau und wollte 5 Cent haben. Wir werden high von dem Scheiß, der Marijuana heißt. Egal ob Busch oder Stein, es flutscht durch die Pfeifen, durch große und kleine, ob pur oder Eis. Zu Hause und im Freien werden die Augen klein und feuerrot. Jederzeit rot, bei Herzinfarkt der Tod. Doch wir machen uns keinen Kopf, es sei denn einer stopft. Immer ne Myka parat, getoasteter Tabak, verbunden mit dem Harz, blubbert's hinter Glas. Ey, der morgendliche Auswurf ist schwarz. Wir sitzen unter der Sonne im Park und rauchen und haar tausende Farben vom geistigen Auge. Einer aus der Runde haut einen raus, alle lachen laut. Ein anderer hat schon wieder frisch gebaut. Zur Erfrischung gibt's Maurerbrause aus braunen Flaschen, in Sachsen gebraut. So sieht's aus, wir sind down, fliegen ab. Auf Wolke 80 voller Faschisch, halb im Traum. Halt dein Maul und quatsch nicht, chill dich und zieh an diesem Riesenbaum, denn nur er bringt dich down. So sieht's aus, wir sind down, fliegen auf Wolke 80 voller Faschisch, halb im Traum. Halt dein Maul und quatsch nicht, chill dich und zieh an diesem Riesenbaum, denn nur er bringt dich down.